Surat al-Kahf, liebe Geschwister, ist eine mekanische Sura. Also auch sie ist herabgesandt worden vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Surat al-Kahf, es gibt verschiedene Gründe, warum wir diese Sura an dieser Stelle vorziehen. Warum? Natürlich in erster Linie, weil es eine Sura ist, die die meisten Leute mehr lesen als viele andere Suren des Koran al-Karim, weil in Bezug auf Surat al-Kahf ein paar Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind. Und das ist der Grund, warum wir angespornt sind, diese Sura besonders häufig zu lesen. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht unbedingt nach der Reihenfolge gehen, wie wir bis jetzt das immer gemacht haben. Und wir wissen auch sowieso, dass der Koran al-Karim nicht herabgesandt worden ist, in der Reihenfolge, in der wir ihn heutzutage im Mushaf vorfinden, in diesen Schriftblättern vorfinden, sondern er ist chronologisch gesehen, was die zeitliche Reihenfolge angeht, ganz anders herabgesandt worden. Aber für uns ist diese Reihenfolge relevant, weil das ist die Reihenfolge, auf die sich die Sahaba radiallahu ta'ala anhum letztendlich geeinigt haben bei der Vervielfältigung des Koran al-Karim. Surat al-Kahf, liebe Geschwister, sie besteht aus über 100 Ayat. Und ist ungefähr in dem Mushaf, der in Medina gedruckt wird, ungefähr 10 Seiten lang. Und über diese Sura wird Verschiedenes überliefert. Unter anderem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und diese Überlieferung befindet sich in Sahih Muslim. Er sagte, ich lese erstmal auf Arabisch den Hadith vor, und danach übersetze ich das auf Deutsch. Man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima min ad-dajjal. Wer die ersten 10 Ayat von Surat al-Kahf auswendig lernt, der wird vor dem Unheil des Dajjal beschützt. Und diese Überlieferung, da gibt es eine zweite Version davon, in der es heißt, statt die ersten 10 Ayat, heißt es die letzten 10 Ayat. Und wenn beide Überlieferungen authentisch sind, dann ist das Beste, dass du die gesamte Sura auswendig lernst. Oder eben die ersten 10 oder eben die letzten 10. Und das ist natürlich ein gewaltiger Nutzen, der sich in dieser Sura befindet, dass der gläubige Mensch, wenn er diese ersten oder letzten 10 Ayat von Surat al-Kahf auswendig lernt, geschützt wird von der vielleicht größten Fitna überhaupt. Und mit Fitna ist hier nicht irgendein Unheil gemeint. Fitna hat verschiedene Bedeutungen im Arabischen, unter anderem Unheil, unter anderem auch Strafe, unter anderem auch andere Bedeutung, aber oder Prüfung. Aber hier ist gemeint Unheil oder Prüfung, eine Prüfung, die den gläubigen Menschen vom Weg abbringen kann. Das heißt, Allah Azza wa Jal prüft die gläubigen Menschen eines Tages durch einen Dajjal, durch diesen falschen Messias, wie er im Deutschen genannt wird. Und der Mensch, der diese Prüfung besteht, das ist derjenige, der von Allah geschützt worden ist. Und derjenige, der diese Prüfung nicht besteht und durchfällt, der kommt vom Weg ab. Der kommt vom Weg des Glaubens ab. Und das ist deswegen jede Prüfung ist unterschiedlicher Art. Manche Prüfungen, liebe Geschwister, sie verringern einem den Iman. Man begeht Verbotenes, aber manche Prüfungen verringern auch nur einfach die guten Taten. Und manche Prüfungen, wal'iyadu billah, dadurch fällt man vom Glauben ab. Möge Allah SWT uns davor bewahren, dass wir durch unseren Glauben oder durch Worte, die wir aussprechen, oder durch Taten, die wir begehen, von unserem Glauben abfallen. Allahumma amin. Und ebenso gibt es eine zweite Überlieferung. Und zwar wird sie überliefert von Imam Ad-Darimi in seinem Sunnah-Werk. Er überliefert über Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu mit einer sahih Überlieferungskette. Er sagte, man qara'a surat al-Kahfi leylat al-Jum'ah adaa lahu min al-Nuri fima baynahu wa bayn al-Bayt al-Atiq. Das heißt, übersetzt, sinngemäß Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, der edle Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einer der 7 Sahaba, die dafür bekannt sind, viel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert zu haben. Er sagte, wer Surat al-Kahf in der Nacht des Freitags, also Freitagnacht, liest, dem erleuchtet Allah subhanahu wa ta'ala den gesamten Platz, der sich zwischen ihm befindet und dem altehrwürdigen Haus. Und dem altehrwürdigen Haus. Al-Baytul Atiq, das altehrwürdige Haus, ist normalerweise, damit meinen wir die Kaaba. Damit meinen wir die Kaaba. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. So, und sie sollen das altehrwürdige Haus umkreisen. Deswegen sind sich die Gelehrten alle darüber einig, dass dass eine Säule, ein Rukun der Hajj ist, dass man um die Kaaba den Tawaf macht. Das ist der einzige Rukun bei der Hajj, über den sich alle Gelehrten einig sind, dass er sein muss und dass es keinen Weg daran vorbei gibt. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Sachen geht. Ich habe nur gesagt, das ist das, wo sich alle darüber einig sind. Warum? Weil Allah Azza wa Jal unmissverständlich dazu aufgefordert hat, die Kaaba zu umschreiten. Und wie ist das, dass Allah einem diesen Weg erleuchtet? Allahu A'lam. Aber wir wissen, dass wir am Tag der Auferstehung auferstehen werden auf einer Erde, wie diese Erde, aber doch wiederum anders. Denn sie wird alle Menschen an einem Ort erfassen können und es wird auf dieser Erde keine einzige Erhöhung geben, keinen Berg geben, wird keine Täler mehr geben, alles wird glatt sein, kein Mensch kann sich hinter einem Baum verstecken, kein Mensch wird übersehen. Wenn man die Leute anschauen würde von Weitem, man würde alle Menschen sehen können, wie es im Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt. Und wir wissen, dass am Tag der Auferstehung manche Menschen in Dunkelheit sein werden. Andere Menschen werden eben gemäß ihrer Taten, wie es auch über die Brücke, wenn sie über die Brücke gehen, gemäß ihrer Taten werden sie Licht haben. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass derjenige, der diese Sura freitags gelesen hat, dass er eben Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Weg erleuchtet und dass er eben nicht in Dunkelheit sein wird. Naam, es wird verschiedene Ereignisse sich abspielen am Tag der Auferstehung. Es wird anders sein, als wir uns das heutzutage vorstellen. Aber es wird genauso sein, wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Es wird Menschen geben, die am Tag der Auferstehung, wie Allah in Surah Taha gesagt hat, die werden blind auferstehen, waliyadu billah. Und sie werden sagen, oh unser Herr, wir haben doch in diesem Leben sehen können. Wieso erweckst du uns dann als Blinde auf? Und Allah wird ihnen sagen, das ist als Strafe dafür, dass sie sinngemäß die Beweise Allahs gesehen haben, die Wahrheit erkannt haben, aber trotzdem geleugnet haben. Und wenn jemand die Wahrheit sieht und sie nicht anschaut, dann ist er wie ein blinder Mensch und dementsprechend wird er am Tag der Auferstehung auch bestraft werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und diese Überlieferung befindet sich in Sahih al-Jami' al-Saghir. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, über diese gleiche Sura, wer Surat al-Kahf Freitag nachts liest, dem erleuchtet Allah subhanahu wa ta'ala den gesamten Zeitraum zwischen zwei Freitagen. Und das weist darauf hin, dass diese gute Tat des gläubigen Menschen, sie hat Auswirkungen, nicht nur in dem Moment, wo er sie macht, sondern manche dieser Taten haben Auswirkungen eine ganze Woche lang auf seinen Iman. Und normalerweise, der Prophet hat nicht natürlich gesagt, genau was das bedeutet, aber wir verstehen darunter, wenn dir jemand etwas erleuchtet, dass du etwas erkennst, was du nicht erkannt hättest, wenn es nicht erleuchtet wäre. Wie ein dunkler Raum, du erkennst darin nichts, aber wenn erleuchtet wird durch das Licht des Iman, dann erkennst du die Wahrheit als Wahrheit und die Falschheit als Falschheit, anders als wenn du in einem dunklen Raum wärst und nicht erkennen würdest, was ist. Insofern gibt es verschiedene gute Dinge, die überliefert worden sind, speziell in Bezug auf Surat al-Kahf. Und viele von uns, aufgrund dieser Überlieferungen, haben sich daran gewöhnt, diese Sura jeden Freitag zu lesen. Und deswegen fällt es ihnen besonders einfach, dass sie diese Sura auswendig lernen. Und deswegen sollten sie erst recht sich beschäftigen mit den Bedeutungen dieser Sura, die sie jede Woche wieder lesen. Und deswegen, liebe Geschwister, wollen wir heute jetzt inshallah ta'ala erst einmal die ersten paar Ayat von Surat al-Kahf gemeinsam auf Deutsch lesen. Und zwar die ersten 8 Ayat nehmen wir uns heute inshallah ta'ala vor. Und danach, werden wir auch unser Unterricht inshallah beenden. Ich lese erst einmal die Besetzung deutscher Sprache vor. Und danach gehen wir die Surah nach und nach durch. im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und darin nichts Krummes gemacht hat. Ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird, auf immer darin zu bleiben. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Sie haben kein Wissen davon und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus, sie sagen nichts als Lüge. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht, um sie zu prüfen und festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Und wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, diese Ayat auf beste Art und Weise zu erklären, zu verstehen und dass wir auch danach möglichst unser Leben gestalten. Erst einmal, noch einmal ein wichtiger Tipp an jeden Bruder, an jede Schwester, die den Tafsir des Koran Karim lauschen, dass sie immer versuchen, vor dem Unterricht, vor sie den Unterricht anhören, diese Sura zu verinnerlichen. Das heißt, die Sura zu lesen, einmal, zweimal, dreimal, entweder die ganze Sura oder zumindest der Abschnitt, der erklärt werden wird, damit sie auch tatsächlich sich konzentrieren auf die Sachen, die sie nicht verstanden haben. Weil wenn du dich beim ersten Mal wirst du dich konzentrieren auf das, was ich gerade vorlese, und dann wirst du nicht mehr so viel Kraft haben, dich zu konzentrieren auf das, was zusätzlich zu dem, was du schon zum ersten Mal erfahren hast, hören wirst. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man immer vorher sich überlegen, was bedeutet diese Ayat, sich Gedanken darüber machen, und dann kann man auch viel besser gezielte Fragen stellen, und dann profitiert man am Ende viel mehr davon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch barmherzig sein. Allah sagte, Bismillahirrahmanirrahim, über Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, haben wir ausführlich bei Surat Al-Fatiha gesprochen, und hier auch der Hinweis darauf, das ist eine Art, die Basmala zu übersetzen. Das ist eine Art, die Basmala zu übersetzen, das Bismillahirrahmanirrahim zu übersetzen. Ansonsten, wir wissen, dass man Namen nicht übersetzen kann. Wenn eine Person einen bestimmten Namen hat, dann den Namen übersetzt man nicht in die andere Sprache. Wenn ein Mensch Abdullah heißt, dann heißt er nicht im deutschen Pass Diener Allahs, sondern dann bleibt er Abdullah. Deswegen kann man das nicht einfach übersetzen. Und schon gar nicht, wenn es um die Namen Allahs geht, subhanahu wa ta'ala, weil hier hat er sich diese Namen selbst gegeben und diese Namen beinhalten Bedeutungen. Und das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala etwas ganz Besonderes. Der Mensch, wenn er einen Namen hat, kann es sein, dass er diesem Namen gerecht wird. Es kann aber auch sein, dass er diesem Namen nicht gerecht ist. Eine Person, nur weil sie Abdullah heißt, heißt nicht, dass sie wirklich ein Diener Allahs ist. Im eigentlichen Sinne, wie es verlangt ist. Aber wenn Allah einen Namen hat, subhanahu wa ta'ala, dann gebührt ihm jede gute Bedeutung, die in diesem Namen drinsteckt. Und natürlich, Allah hat alle seine Namen, sind schöne Namen. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir jetzt einen Namen Allahs übersetzen, dann haben wir eigentlich ihn mit einem neuen Namen bezeichnet. Aber das ist nicht die Absicht natürlich des Übersetzers, sondern die Absicht des Übersetzers ist, diesen Namen oder die zentrale Bedeutung dieses Namens jemandem in die deutsche Sprache zu vermitteln. Ansonsten, wer genauer dafür erfahren will, wird sehen, dass wir, als wir über Basmala gesprochen haben, teilweise verschiedene Bedeutungen erwähnt haben, was der Unterschied ist überhaupt zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim. Denn beides kommt vom arabischen Wort Rahima. Rahima heißt jemanden erbarmen, jemanden barmherzig sein. Und das eine überschneidet sich sehr stark mit dem anderen, aber es gibt doch verschiedene Unterschiede zwischen diesen beiden Namen. Allah sagte, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Alles Lob gebührt Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt hat. Es gibt, liebe Geschwister, der Vollkommenheit eine Geschichte, die erzählt wird. Und zwar erzählt sie uns Muhammad ibn Ishaq, der berühmte Historiker. Er berichtet uns über mit seiner Gelehrigkeit bis Abdullah ibn Abbas, warum diese Sura herabgesandt worden ist überhaupt. Ich sage aber voraus, dass Imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, er weist darauf hin, dass die Überlieferungskette schwach ist. Und es geht einfach darum, weil dort ist eine Person, die man nicht kennt. Das heißt, an Sheikhin min Ahli Misr. Also ungefähr, das heißt, also es wird eine Person erwähnt, die unbekannt ist. Ein alter Mann aus Ägypten, heißt es in der Überlieferungskette. Das ist für uns Muslime ein Grund, natürlich die Überlieferung als unauthentisch einzustufen. Aber wir erwähnen das aus mehreren Gründen. Unter anderem deswegen, damit du diese Geschichte weißt. Und wenn jemand anderes diese Geschichte erwähnt, dann weißt du, dass er diese Geschichte erwähnt, obwohl sie nicht authentisch ist. Ja? Denn wenn ich diese Geschichte nicht erwähnen würde und du hörst sie woanders, dann sagst du, oh, vielleicht, warum hat der Erste diese Geschichte nicht erwähnt? Das wäre doch eine wichtige Information gewesen. Okay, jetzt weißt du aber, warum diese Geschichten teilweise absichtlich nicht erwähnt werden, weil nicht jede Sache, die erzählt wird, muss unbedingt richtig sein. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Deswegen ist das Entscheidende, was du machst, wenn du lernen willst, deine Religion, suchst du jemanden aus, den du vertraust. Dass diese Person dir auch nur etwas berichtet, was auch möglichst der Wahrheit entspricht. Und subhanallah, Allah ist der Einzige, der keine Fehler macht. In dieser Geschichte heißt es, liebe Geschwister, als Offenbarungsgrund, dass ein paar Götzendiener herausfinden wollten, ob Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein wirklicher Gesandter Allahs ist. Sie wollten herausfinden, ob er ein Prophet ist oder ob er ein Lügner ist. Und sie haben, weil sie natürlich kein Volk sind, das eine Offenbarungsschrift bekommen hat, sind sie zu den Juden gegangen. Und sie haben ihnen gesagt, und die Geschichte natürlich auch ein Hinweis darauf, dass die Sura, wie gesagt, mekkanisch ist. Weil es eben hier die Rede ist von diesen Götzendiener aus Mekka. Und sie sind dann zu den Juden gegangen und haben ihnen gesagt, bitte findet für uns heraus, ob dieser Prophet ein wahrer Prophet ist oder nicht. Stellt ihm Fragen und so weiter. Und dann haben sie sich auf diese Aufgabe angenommen und sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben ihm drei Fragen gestellt. Und die drei Fragen lauteten, einmal haben sie ihn gefragt nach einer Einmal haben sie ihn gefragt, sallallahu alaihi wasallam, nach einem Menschen, zusammengefasst, sie haben nach Dhul Qarnayn gefragt, über seine Geschichte werden wir inshallah ta'ala noch erfahren. طيب. Hört man jetzt wieder? Ja, ganz kurz. Assalamu alaikum, hört man jetzt wieder? Da habe ich versucht, das über die Internet auch zu machen. طيب, jetzt, inshallah ta'ala, geht es weiter. Bi'idhnillah ta'ala. Das heißt, die erste Frage war, sie haben ihn gefragt nach Dhul Qarnayn. Über einen Mann, der riesige Teile der Welt oder die gesamte Welt eingenommen hatte, beherrscht hatte. Und sie wollte ihn fragen, kennst du diese Geschichte? Und die zweite Sache war über die Leute, die in einer Höhle eine gewisse Zeit verbracht haben. Was kannst du über diese Menschen uns sagen? Und die dritte Frage war, was ist die Seele? Was ist die Seele? Und natürlich hier an dieser Geschichte erkennt man auch, die mangelnde Verstandesschärfe von diesen Menschen. Warum? Weil diese drei Fragen, ob der Prophet ﷺ sie beantworten kann oder nicht beantworten kann, davon hängt nicht seine Glaubwürdigkeit ab. sondern davon hängt nur ab, ob Allah ihm das mitgeteilt hat oder nicht. Mehr nicht. Weil ein Prophet, alaihi salatu wassalam, er weiß nur das, was Allah ihm eingegeben hat. Und wenn Allah ihm diese Sachen gesagt hat, ist gut. Und wenn nicht, dann eben nicht. Daran kann man nichts ändern. Und deswegen hat der Prophet, alaihi salatu wassalam, laut dieser Geschichte, als er diese Fragen gestellt bekommen hat, hat er gesagt, ich werde euch morgen davon berichten. Und als er gesagt hat, ich werde euch morgen davon berichten, hat er nicht gesagt, inshallah. Hat er nicht gesagt, so Allah will. Und dann heißt es, gemäß dieser Überlieferung, dass 15 Tage lang der Engel Jibril a.s. nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. 15 Tage lang hat er ihm die Antwort nicht gegeben, natürlich weil Allah azza wa jal ihn nicht geschickt hat, denn die Engel kommen nur runter, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den entsprechenden Befehl dafür gibt. Und danach kam dann diese Sura, die unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam mittendrin natürlich zurechtgewiesen und getadelt hat. Allah sagte, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Er sagte subhanahu wa ta'ala, und sag niemals, sag auf keinen Fall zu einer Sache, ich werde sie morgen tun, es sei denn, du sagst, so Allah will, insha'Allah. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ. Und wenn du vergisst, dann gedenke deines Herrn. Das ist die Überlieferung, die erzählt wird. Sie stimmt auch überein mit dem, was in der Sura vorkommt. Und deswegen ist auch ein weiterer Grund, warum diese Briefe erwähnt wird, weil es gibt nichts daran, was nicht sein kann. Also wenn eine Überlieferung nicht authentisch ist, heißt es nicht, dass sie nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt nur, sie hat uns nicht auf authentischem Weg erreicht. Allah sagte, Alhamdulillah, alles Lob gehört Allah. Im Arabischen, das Wort Alhamdu, nur als kleiner Hinweis, heißt das Lob wortwörtlich. Aber im Arabischen der Artikel Al kann auch ein Hinweis für den Plural sein. So, das deutsche Wort Lob kann man aber nicht in ein Plural setzen, so viel ich informiert bin. Das heißt, man kann nicht sagen Lobe, alle Lobe oder sowas. Und deswegen sagt man eben alles Lob. Das heißt, jede Form des Lobes gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Plural. Das ist ein Plural, jede Form des Lobes gebührt Allah. Was ist mit Hamd überhaupt gemeint, was wir sagen? Hamd, sagen die Gelehrten, bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala mit einer schönen Sache zu beschreiben. Hamida, Hamidallah, heißt Allah mit einer Sache zu beschreiben, die schön ist, etwas Schönes, etwas Gutes. Und Allah azza wa jal ist derjenige, der uns beigebracht hat, wie wir ihn zu loben haben. Denn wie sollen wir denn wissen, was Allah azza wa jal liebt und was er nicht liebt und was er mag und was er nicht mag, wenn er es uns nicht gesagt hätte. Und deswegen, die besten Formen des Lobens, die besten Formen des Lobens ist es, dass du Allah so lobst, wie er sich selbst gelobt hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gelobt hat. Genauso, wenn du Dua machst, die beste Form des Dua machst, wie Allah es dir im Koran beigebracht hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat. Deswegen, liebe Geschwister, ich will darauf hinweisen, wenn wir den Koran lesen, dass wir verinnerlichen, was wir aus diesen Ayat zu lernen haben. Du bist ein wirklicher Mensch, du bist eine Person, die den Koran umsetzt, wenn du das, was du liest, sofort umsetzt. Du liest Alhamdulillah, alladhi anzala al-kitab ala abdihi, du liest diese Ayah, ala abdihi al-kitab, das heißt, dann lobst du auch Allah mit diesem Satz. Dann hast du den Koran an dieser Stelle umgesetzt. So einfach ist das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel, Aisha radiallahu anha, sie berichtet den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt, dass als إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, die Surat al-Nasr, herabgesandt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Ruku' und in seinem Sujud سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي gesagt. Das ist ein Bittgebet, das man spricht. Und dieses Bittgebet, liebe Geschwister, wenn man das nachschaut, in Büchern wie Hassan und Muslim und ähnliches, dann wirst du sehen, dass das eine Umsetzung dieser Sura ist, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat. Das, und sie sagt auch, kana yata'awwalul Quran. Das heißt, er setzte den Koran praktisch in die Tat um. Und das ist die Person, die aufmerksam liest, was sie hier liest. Und natürlich, wir können lange über diese Ayah sprechen. Allah sagt, Abdihi, sein Diener. Die Dienerschaft, liebe Geschwister, es gibt eine Dienerschaft, die wir uns alle teilen. Wir alle sind Diener Allahs in dem Sinne, dass wir von Allah erschaffen worden sind. Und dass wir überhaupt keine Möglichkeit haben, etwas anderes zu tun, als was Allah will, subhanahu wa ta'ala. Aber hier ist die Dienerschaft, die von der hier die Rede ist, ist die Dienerschaft, durch die der Mensch, die der Mensch erreicht, indem er ein gottgefälliges Leben führt. Das heißt, er ist ein Diener in dem Sinne, dass er tut, was Allah ihm befehlt und ablässt von dem, was Allah ihm verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Wie dem auch sei, alles gebührt Allah, der das Buch, das heißt den Koran al-Karim, als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt hat. Und sein Diener, das ist auch ein Lob, denn Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst das zu, weil diese Person ihm nahe steht, sallallahu alaihi wasallam, und darin nichts Krummes gemacht hat. Was ist Krummes? Ganz einfach, wir sagen immer, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Der gerade Weg ist der Weg, der genau zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Und jeder Weg, der krumm ist, der führt rechts vom Weg ab oder links vom Weg ab. Und das ist in diesem Buch eben nicht vorhanden. Wer sich an diesem Buch orientiert, ist recht geleitet und wird zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen. Diesem Buch ist nichts Krummes, subhanallah. Weder in Bezug auf den Tawhid, weder in Bezug auf die arabische Sprache. Es gibt keinen einzigen Sprachfehler in Quran Karim. Weder in Bezug auf Anstand und Benehmen, weder in Bezug auf geschichtliche Ereignisse. In diesem Buch ist überhaupt nichts Krummes. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont diese Sache und in der nächsten Ayah, indem er sagt, Qayyiman. Qayyiman ist eben das gleiche Wort wie Mustaqim, gleiche Wortstamm davon. Das heißt, es ist ein Buch, das richtig ist, so ist es hier übersetzt worden, ein Buch, das richtig ist. Aber besser wäre es vielleicht zu übersetzen, ein Buch, das geradlinig ist. Ein Buch, das geradlinig ist. Ein Buch, das gerade ist. Ein Buch, das aufrecht ist. Eben das Gegenteil von krumm. Das heißt, Allah betont, indem er sagt, es ist nichts Krummes, sondern vielmehr ist es genau das Gegenteil, damit von dir jeglicher Zweifel weggenommen wird. Ein Buch, das geradlinig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne. Damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne. Natürlich damit er, vielleicht ist damit hier, normalerweise sollte es heißen, damit es, das heißt das Buch, ja, oder damit sie, zum Beispiel die Offenbarung, aber es könnte auch sein, damit er in Bezug auf der Diener. Okay? Deswegen das im Arabischen, das Wort liyunzira ist maskulin und kann sich beziehen auf das Buch, kann sich beziehen auf den Diener, kann sich auch auf diese beiden Sachen beziehen, denn das Wort Offenbarung kommt im Deutschen natürlich nicht vor. Damit er vor harter Strafe von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird. Liebe Geschwister, damit er vor harter Gewalt, mit der harten Gewalt ist die harte Strafe Allahs im Jenseits gemeint. Und was darauf hinweist, ist, dass er sagte, von ihm aus, subhanahu wa ta'ala. Denn die Strafe, liebe Geschwister, in diesem Leben, wenn ein Mensch in diesem Leben auf die Probe gestellt wird, und das ist eine Sache, die viele Menschen, die einen mangelnden Glauben an die Weisheit Allahs haben, nicht verstehen. Wenn ein Mensch in diesem Leben auf die Probe gestellt wird, wenn ein Mensch in diesem Leben bestraft wird, dann wird er sehr oft bestraft durch andere gleichwertige Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du wirst auf die Probe gestellt durch andere Menschen. Du wirst auf die Probe gestellt durch deine eigene Ehefrau. Du wirst auf die Probe gestellt durch deinen eigenen Nachbarn. Das heißt nicht, dass der Nachbar, wenn er dich schlecht behandelt, das gerechtfertigt ist. Das ist nicht damit gemeint. Aber es gehört zum Allweisen seinem Plan, subhanahu wa ta'ala. Zum Allwissenden, subhanahu wa ta'ala. Zum derjenigen, der alles bestimmt hat, dass alles auch perfekt zusammenpasst. Das heißt, wenn ein Mensch eine Sünde begeht, dann hat sie gleichzeitig eine Auswirkung zum Beispiel auf den gläubigen Menschen, den Allah um Rangstufen erhöhen will. Oder auf den Sünder, den Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen will und erniedrigen will. Und deswegen, liebe Geschwister, manche Leute verstehen nicht, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem einen Volk das andere Volk geschickt, um sie zu erniedrigen. Denn die denken, sind diese Menschen jetzt Gottes gesandt? Nein, das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist, dass es zum Allweisen seinem Plan subhanahu wa ta'ala gehört, dass er die einen durch die anderen prüft, auf eine unvorstellbare, komplizierte und komplexe Art und Weise, die wir als Menschen natürlich nicht nachvollziehen können. Und deswegen, liebe Geschwister, daraufhin weist er hinter min ladunhu. Min ladunhu. Das heißt auf Arabisch, von ihm aus. Und dieses Wort weist darauf hin, dass die Strafe im Jenseits im Vergleich zu der Strafe im Diesseits eine Strafe ist, die von Allah selbst kommt, subhanahu wa ta'ala. Und das weist darauf hin, dass die Strafe im Jenseits nicht so ist wie die Strafe im Diesseits. Die Strafe im Diesseits, was kann der Mensch maximal machen? Was kann der Mensch maximal machen, als dass er einen Menschen im schlimmsten Fall tötet? Mehr kann er nicht mit ihm machen. Aber die Strafe im Jenseits, wenn sie von Allah azzawajal kommt, ist sie anders und von anderer Art und von anderer Natur. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist eine gewaltige Warnung, wie er selbst sagte, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne. Und in dieser Ayah, subhanallah, könnte man sich fragen, ja, wer soll denn damit gewarnt werden? Die Antwort lautet, genau aus einem bestimmten Grund ist das gar nicht erwähnt worden. Warum? Warum hat Allah nicht in dieser Ayah gesagt, wer gewarnt werden soll? Damit egal welchen Menschen du in diese Eier reinpackst, dann die Eier stimmt. Und deswegen ist die Eier allumfassend. Das ist im Arabisch arm. Deswegen, das ist ja die Gewaltigkeit. Deswegen, damit jede Menschengruppe gewarnt wird. Ob das die Muslime sind, ob das Atheisten sind, ob das weiß ich was, egal was. Die ersten und die letzten Menschen, deswegen ist nicht erwähnt worden, damit die Eier allgemein bedeutend bleibt. Damit er vor so harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffende Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird. Und Alhamdulillah, das ist der Ausgleich, den wir im Koran immer wieder sehen. Die Warnung gleichzeitig mit dem Ansporn, Gutes zu tun, mit dem Erwecken der Hoffnung in den Herzen der gläubigen Menschen. Natürlich, die gläubigen Menschen, wer sind die gläubigen Menschen? Das sind diejenigen, die an Allah glauben, an sein Buch glauben, an die Engel glauben, an die Gesandten glauben, den jüngsten Tag glauben, an die göttliche Vorherbestimmung glauben, das Gute und das Schlechte davon. Und die rechtschaffende Werke tun, in erster Linie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist, die in zweiter Linie das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, die im Monat Ramadan fasten, die die Hajj zum Hause Allahs vollziehen und so weiter und so fort. Das sind die wichtigsten rechtschaffenden Werke und alles andere, was der Prophet ausdrücklich darauf hingewiesen hat, sallallahu alaihi wasallam, oder natürlich Allah im Koran. Dass es für sie schönen Lohn geben wird, für diese gläubigen Menschen, die rechtschaffene Werke tun, dass sie, das schöne Lohn ist das Paradies, in dem sich Dinge befinden, von denen noch kein Ohr gehört hat, die noch kein Auge gesehen hat und von denen, an die noch kein Mensch gedacht hat. Auf immer darin zu verbleiben, das heißt, sie werden niemals diesen Paradiesgarten verlassen. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Warnung extra gesprochen? Weil diese Warnung, liebe Geschwister, oder die Tat, vor der er gewarnt hat, so abscheulich ist und so gewaltig ist, dass sie es verdient, nach dieser allgemeinen Warnung vor jedem ungerechten Mensch, für jeden ungerechten Menschen, dass sie es verdient, diese Tat, dass sie extra und separat erwähnt wird. Weil sie so abscheulich und grässlich ist, und hässlich ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala extra vor dieser gewaltigen Sünde gewarnt. Und ihr seht, die erste Sünde, vor der Allah warnt, ist immer, wenn es darum geht, Allahs Rechte zu verletzen, subhanahu wa ta'ala. Wer sind diejenigen Menschen, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen? Dazu kennen wir drei Kategorien von Menschen. Wir kennen dazu die Juden, denn sie haben, wie Allah gesagt hat im Koran, Uzair als den Sohn Allahs bezeichnet. Und wir kennen die Christen, die gesagt haben, dass Jesus der Sohn Allahs ist. Und wir kennen die Götzendiener aus Mekka, die manche von ihnen, die gesagt haben, dass die Engel die Töchter Allahs sind Möge Allah uns davor bewahren. Und schaut euch an, was Allah über diese Sachen noch zusätzlich gesagt hat. Er sagt in der 5. Aya, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Sie haben kein Wissen davon. Und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge. Sie haben kein Wissen davon. So hat Allah ihr Wissen abgesprochen über diese Sache. Und wenn jemand behauptet, er wüsste es, dann soll er doch einen Beweis darüber bringen. Und auch nicht mal ihre Väter, sodass sie sagen könnten, wir haben das von unseren Vätern gehört und sie hatten Beweise. Nein, weder sie noch ihre Vorväter berufen sich auf irgendetwas. Welch schwerwiegendes Wort aus ihren Mündern herauskommt. Möge Allah uns davor bewahren. Und dieser Hinweis, dass aus ihren Mündern herauskommt, weist darauf hin, dass sie diejenigen sind, die diese Worte ausgesprochen und selbst erfunden haben, weil sie eben, das kommt nicht aus einem Buch, aus einer Schrift, aus einer Überlieferung, aus den Worten eines Propheten, sondern es kommt nur aus ihren Mündern. Und das ist der Hinweis. Denn sonst könnte jemand sagen, woher soll es denn sonst kommen? Nein, gemeint ist, der Ursprung ist bei ihnen selbst und nicht in einer Offenbarung. Sie sagen nichts als Lüge. Sie sagen nichts als Lüge. Und schaut mal an, subhanallah, wie Allah Azza wa Jal yani, diese Sache verunglimpft hat, dass jemand über ihn so etwas sagt. Denn was ist das Gefährliche daran, wenn man Allah so etwas zuschreibt, dass er Kinder hat? Denn wenn man ihm das sowas zuschreibt, dann vermindert man seine Stellung, subhanahu wa ta'ala. Dann verwindet man seine Stellung, subhanahu wa ta'ala, und lässt zu, dass er Teilhabe hat in Bezug auf seine Rububiyya. Dass er Teilhabe hat in Bezug auf seine Rububiyya und auch in Bezug auf seine Uluhiyya, subhanahu wa ta'ala. Denn er, Azza wa Jal, wenn er einen Sohn hätte, dann wie im Koran es heißt, إِنْ كَانَ لِلْرَحْمَانِيَ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist aufgefordert worden zu sagen, wenn der Al-Abama einen Sohn hätte, so wäre ich der Erste, der ihm dient. Warum? Weil ein Sohn ist so wie sein Vater. Ein Sohn entsteht aus seinem Vater. Wenn der Vater ein Mensch ist, ist der Sohn ein Mensch. Wenn ein Tier ein Kind bekommt, dann ist sein Kind auch ein Tier. Und deswegen, diese Schlussfolgerung ist, wenn Gott einen Sohn hätte, wäre sein Sohn auch ein Gott. Und diese Schlussfolgerung ist es, die automatisch dann bedeuten würde, dann wäre er nicht mehr ein Einziger, subhanahu wa ta'ala. Dann wäre er nicht mehr der Einzige, der anbetungswürdig ist. Dann wäre er nicht mehr der einzige Gott. Dann wäre er nicht mehr der einzige Anbetungswürdige, subhanahu wa ta'ala, sondern eben auch sein Sohn. Und deswegen machen ja auch die Götzendiener Schirk. Deswegen machen ja auch die Christen Dua zu anderen außer Allah, weil sie eben ihnen diese Göttlichkeit zuschreiben. Erstens, Allah hat sie gewarnt von dieser Aussage. Dass wir verinnerlichen, wie abscheulich diese Aussage bei Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Und damit wir wissen, dass jeder Mensch als Muslim seinen gläubigen Bruder lieben muss als jeden anderen Menschen. Weil solche Aussagen macht kein Muslim. Erstens, Allah warnt sie. Zweitens, Allah sagt über sie, sie haben darüber kein Wissen. Und das ist eine Beleidigung genug. Drittens, nicht einmal ihre Vorväter. Viertens, Allah beschreibt diese Aussage als ein schwerwiegendes Wort. Schwerwiegend, liebe Geschwister, in der Waagschale, bei der Erdebilder. Und fünftens, er bezeichnet diese Worte als eine reine Lüge. Eine reine Lüge. Es gibt überhaupt gar keine Basis dafür. Allah sagte, sinngemäß übersetzt, vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam freute sich über jeden Gläubigen, der seinem Weg folgt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam freute sich über jeden Menschen, der den Islam angenommen hat. Und gleichzeitig war er sallallahu alaihi wasallam enttäuscht, gerade von seinem eigenen Volk, von denen, unter denen er gelebt hat. Unter denen er gelebt hat, die diese Botschaft geleugnet haben. Obwohl sie die Sprache verstehen. Obwohl sie wissen, dass er sallallahu alaihi wasallam ein ehrlicher Mensch war. Obwohl sie selbst ihn als den Vertrauenswürdigen bezeichnet haben. Und plötzlich nur, weil er mit etwas kommt, was der Religion seiner Vorväter widerspricht, hat er sie zurückgewiesen. Das ist natürlich eine ungeheuerliche Angelegenheit. Und deswegen sagen die Tafsir-Gelehrten, dass diese Ayah ist eine Art Kritik. Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Art Kritik, aber auch gleichzeitig eine Art Aufruf an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, Geduld zu zeigen. Und Das zeigt, dass die Traurigkeit, die der gläubige Mensch ihm widerfährt, sie darf einen nicht davon abbringen, seine Pflichten zu vernachlässigen. Die Traurigkeit, die Enttäuschung, diese Sachen dürfen den gläubigen Menschen, der zu Allahs Weg aufruft, nicht davon abbringen, von den Pflichten, die Allah Azza wa Jal auferlegt haben. Und der gläubige Mensch, der zu Allahs Weg aufruft, er soll wissen, wenn der Gläubige einen Menschen zu Allahs Weg einlädt und Allah weiß, dass in seinem Herzen etwas Gutes ist, Allah wird ihm helfen. Allah wird ihn recht leiten. Aber wenn in seinem Herzen Allah weiß, dass darin nichts Gutes ist, dann wirst du ihm auch nicht helfen können. Und deswegen sagte Allah, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Und dem Gesandten obliegt nur die Verkündung. Der Gesandte sagt, der andere hört zu. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben. Deswegen ärgere dich nicht zu sehr, verschwende nicht zu viel Zeit mit ihnen. Es gibt Menschen, für die Allah bestimmt hat, dass sie den Glauben niemals annehmen werden. Nicht, weil Allah mit ihnen ungerecht ist, sondern weil ihre Herzen nichts Gutes ist und weil sie die Botschaft verweigern. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht. Für sie gemeint ist für die Erde. Alles, was auf der Erde ist, ist ein Schmuck für die Erde. Um sie zu prüfen, um sie, die Menschen, zu prüfen, ob sie also diesem Schmuck folgen, diesem Schein folgen. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns diese Ayah, dass alles, was wir sehen, alles Schein ist. Alles Schein ist. Alles nichts Dauerhaftes ist. Und am Tag der Auferstehung wird der Vorhang aufgehen. Am Tag der Auferstehung wirst du die Wahrheit hinter diesen Sachen erkennen. Und du wirst sehen, wie wertvoll sie wirklich gewesen sind. Jetzt weißt du schon, dass am Tag der Auferstehung dein Geld und dein Gold und dein Silber und deine Wertsachen keinen Wert haben werden. Also warum verkaufst du dann dein Jenseits wegen solchen Dingen, wenn du weißt, dass sie nachher keinen Wert haben werden? Und liebe Geschwister, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala dieser Welt an Schönem, an Schmuck gemacht hat, um sie zu prüfen. لِيَبْلُوَهُ. Die Sache ist ganz klar im Koran al-Karim verankert. Und um festzustellen, wer von ihnen, wer von den Menschen die besten Taten begeht. Und die Menschen werden in Rangstufen eingeteilt. Alles Schein. Nichts Dauerhaftes. Und am Tag der Auferstehung wird dieser Vorhang aufgemacht werden. Und dann werden die Menschen genau sehen, wie wertvoll gewesen ist. Wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Und wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Denn der Schmuck, der vorher drauf war, die Pflanzen, die Bäume und die Flüsse und alles, was es gibt, das wird eines Tages alles nicht mehr vorhanden sein. Und deswegen, und trotzdem fallen viele Menschen auf das Äußerliche rein. Viele Menschen fallen auf das Äußerliche rein und sie vergessen, das Innerliche, sie vergessen die Wirklichkeit dieser Sachen, denen sie nachgehen. Und sie nutzen dieses Leben nicht für das Jenseits, sondern sie nutzen dieses Leben nur für dieses Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Möge Allah azza wa jal euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch segnen für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir diese Sura auf beste Art und Weise nicht nur erklären, sondern auch verstehen und auch umsetzen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Die Besten von euch sind die, die den Koran lernen und lehren. Inshallah gehören wir zu diesen Menschen dazu. Möge Allah meine Sünden, eure Sünden vergeben, die Großen und die Kleinen, die Ersten und die Letzten, an die wir uns erinnern können und an die wir uns nicht mehr erinnern können. Denn er ist der Allbarmherzige, er ist der Allvergebende. Für ihn ist jede Sünde vergeblich, er kann alle Sünden verzeihen. Und deswegen bitten wir ihn aufrichtig darum. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam, mubarak ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا